WDR 5 Erlebte Geschichten. Elfie Mikesch wurde in Österreich geboren. Als Tochter eines Filmvorführers saß sie schon als Kleinkind im Kino. Die Leidenschaft für die Bilder auf der Leinwand machte sie später zum Beruf. Erst als Fotografin, dann als Kamerafrau, die mit Umwegen über Innsbruck und Frankfurt während der brodelnden Studentenunruhen in Berlin landete. An der Seite Rosa von Braunheims startete Elfie Mikesch eine beeindruckende Filmkarriere, drehte über 60 Filme, auch als Regisseurin, und lebt heute in Berlin. Als erste Frau überhaupt erhielt sie neben zahllosen Preisen die Ehrenkamera des Deutschen Kameraverbandes. Ans Aufhören denkt die 75-Jährige noch längst nicht. Ich bin vorher schon viel ins Kino gegangen, schon in der Wochenschau. Ich glaube, da konnte ich noch nicht mal sprechen. Und habe aber diesen Sound, diesen Ton mitbekommen, weil meine Eltern passionierte Kinogänger waren, Kinobesucher. Und mein Vater war 12 Jahre Filmvorführer. Und ich habe also den größten Schund gesehen, aber auch einige Kostbarkeiten. Und natürlich diese Vorliebe für das Kino und für die Intimität, die in einem Kino vorhanden ist, und das Geheimnisvolle, weil das Geheimnisvolle mich sowieso immer sehr beeindruckt oder auch geprägt hat. Deshalb ist mir dieser dunkle Raum sehr vertraut und ich liebe das Kino. Ich bin 1940 geboren, also da war Kriegszeit, und als es zu Ende war, ist die Nachkriegszeit gekommen. Und das ist so eine merkwürdige Zeit. Als kleines Kind, je nachdem in welcher Situation oder wie schrecklich es dann auch auf das Kind einwirkt, für mich war diese Zeit, weil meine Eltern mich ja sehr beschützt haben und auch mein Bruder, dass wir das auch als abenteuerlich erleben konnten. Also ich habe erlebt Flieger, die über uns hinweggeflogen sind. Ich bin nicht in einer Stadt gewesen, sondern eben auf dem Land, wo zwar auch bombardiert wurde, aber nicht so stark. Und dass diese Flieger immer sensationell waren für uns als Kinder. Und wir fanden das großartig. Ja. Also diese ganzen Schrecken der Erwachsenen konnten wir in dem Sinn nicht nachvollziehen. Auch als es wirklich bedrohlich wurde, war es immer noch ein Abenteuer. Aber das ist diese Unbekümmertheit oder Unerfahrenheit der Kinder, die diese Angst nicht kennen. Nur wenn es tatsächlich körperlich wird oder ein großer Mangel, dann natürlich, ja, dann entsteht großes Leid. Aber ich hatte da Glück. Später, diese Nachkriegszeit war genauso abenteuerlich, aber sie wurde dann immer enger, weil es ist halt die Provinz und war eher wie so eine Klammer, eine Beklemmung. Und es wurden ja bestimmte Dinge ausgespart. Es wurde nicht darüber gesprochen. Gefühle konnten nicht so sehr reflektiert werden. Dieses ganz Private blieb privat und man hatte zu schweigen als Kind oder die Autoritäten, nicht? Ich hatte zu folgen und was die Autorität gesagt hat, das hat gegolten. Und der Widerstand war nicht zwecklos, aber ziemlich beklemmend. Und es entstanden eben auch große Ängste dadurch, durch diese autoritären Strukturen, die ja immer noch aus der alten Zeit kamen, diese Tradition. Sich das widersetzen, das war nicht im Programm. Das musste ich lernen. Und das war eine ziemliche Schwierigkeit, weil in der Schule, es war autoritär und entweder mochte man die Lehrerin oder sie mochte einem nicht, je nachdem. Und ich habe nur gelernt, was mir Spaß machte, und deshalb bin ich da etwas rückständig geblieben und habe eben nicht sehr viel gelernt. Also ich war eine sehr schlechte Schülerin, weil ich nur gut war, was ich wirklich mochte. Unsere Lehrerin, das war, glaube ich, die 2. Klasse, also ich war da gerade so 7, die musste weg, irgendwas erledigen. Und sie sagte zu uns: Ihr Kinder, ihr bleibt bitte sitzen und rennt nicht ans Fenster und guckt, was da draußen los ist, sondern ihr bleibt sitzen, bis ich wieder komme, und seid ruhig. Sie ging weg, wir blieben sitzen, aber dann wurde es unruhig und nach gingen alle Kinder ans Fenster und lehnten sich raus und ich blieb sitzen. Also es waren 30 Kinder, die am Fenster hingen und ich allein saß auf meinem Sitz. Dann kam die Lehrerin rein und hat natürlich gesehen, wer sitzt, also ich als Einzige, und alle anderen waren im Radau. Ich hatte so das Gefühl, es ist ein Respekt, den ich dieser Lehrerin versprochen hatte, und den habe ich eingehalten. Und im Nachhinein frage ich mich, was ist denn das? War ich jetzt gehorsam, weil ich gehorsam bin, also wie die Gesellschaft, die dann auch gehorsam war und im Grunde die schlimmsten Sachen ermöglicht hat? Oder war es ein Widerstand gegenüber der Menge? wie hätte ich mich verhalten, zum Beispiel im Faschismus? Hätte ich da folgsam, wäre ich da folgsam gewesen und sitzen geblieben, hätte mich nicht gerührt? Oder hätte ich Widerstand geleistet? Was ist, also diese Fragen sind ja ständig zu stellen, jeden Tag. Und so als Kind, wir sind ja da sehr unberechenbar als Kinder und wissen oft selber nicht, was wir tun, aber wir haben sehr genaue Gefühle, denke ich. Und das war so ein Beispiel mit einem sehr genauen Gefühl, die Haltung ist richtig. Und bis heute denke ich, ja, das war richtig. Auch wenn ich in Frage stellen muss, ist diese Haltung immer richtig oder ist sie nur entsprechend der Situation richtig? Und zu dem Schluss komme ich natürlich, dass ich sage, entsprechend dieser Situation. Ich muss mich entscheiden, jedes Mal neu für meine Haltung. In meiner Familie gab es eben das Verschwiegene und meine Biografie betrachte ich als sehr lückenhaft. Also im Rückblick, was ist das, was war das? Und ein Gedächtnis zu haben, wie kann ich Gedächtnis lernen? Und darum mache ich ja auch Filme. Und immer die Frage, was prägt? Warum bin ich so, wie ich bin? Wie geht das? Immer wieder kommen die Geheimnisse oder das Verborgene. Also als Kind, was hat mich geprägt? Ich würde sagen, ein Papiertheater, ein Illusionstheater von meiner Großmutter aus dem 19. Jahrhundert. Es waren wunderbare Kulissen in diesem kitschigen, romantisierenden Stil des 19. Jahrhunderts mit Figuren, die dann so mit kleinen Stöcken der Bühne entlang geschoben wurden. Klassische Stücke, Schiller, Goethe und natürlich die ganzen eigenen Stücke, die dann zum Tragen kamen. Also dieses Papiertheater, ich würde sagen, das hat mich sehr geprägt. Und ich komme ja aus einer sehr ländlichen, sehr katholischen Region, wo wenig über Emotionen gesprochen wurde, also keine Reflexion. Und es gab Sentimentalität und Brutalität, es gab diese Sprachlosigkeit und die Frage, wie kann ich über Gefühle sprechen, ohne mich zu schämen? Denn die Scham war elementar, immer da, ja, die Vertreibung aus dem Paradies. Deshalb war die Fantasie so wichtig, eine Traumwelt, in der ich mich flüchten konnte und in der alles ausgedrückt werden konnte, das Verbotene, genauso wie die Grausamkeit. Ich glaube, ich war in meiner Fantasie sehr grausam. Dann Kriegsbilder und Folter. Und dieses Papiertheater, das war im Grunde der Rahmen. Da war alles möglich. Das Theater war ein Teil meiner Erziehung durch die Eltern. Mein Vater hatte dieses Theater restauriert und über improvisierte Stücke wurde ich auch belehrt, nämlich von ihm. Was darfst du machen, was darfst du nicht machen? Also diese Belehrung über diese kleinen Figuren, ob das ein Engel war oder irgendeine andere Figur. Und da habe ich als Kind mich zum Teil sehr erschrocken, weil für Kinder ist die Fantasie Realität. Und das habe ich tatsächlich leibhaftig sehr oft erlebt. Diesen Schrecken. Und es gab immer die indirekte Rede, das Symbolische. Und ich habe mich in Beleuchtung ausprobiert, weil dieses Theater hatte auch eine Beleuchtung mit farbigem Glas, wunderbares Blau oder Rot oder Grün. Und das konnte ich dann so wechseln, je nach Szene. Und für mich war als erstes Bild eine Treppe, auf die ein Lichtschein fiel. Das war meine erste Lichtdramaturgie. Und ich glaube, das geht nicht vorbei, sondern das setzt sich dann nur fort in immer perfekteren Nuancen oder Bilder. Ich fand das großartig, so eine Treppe und dann die Vorstellung, pathetisch geht da eine Gestalt dann durch das Licht nach unten oder von unten nach oben. Also das war so ein Prototyp an Lichtdramaturgie. Und dann denke ich, dass das Licht ja als dramatisierendes Element die logische Verlängerung war zum Film und zur Fotografie als folgerichtige Medien. Die Kunst war also da, eine eigene Sprache zu finden, die ich so im Alltag überhaupt nicht finden konnte. Ich war viel im Kino, die Wochenschauen und Filme, die ich auch nicht verstand, oder dieser unglaubliche Kitsch, diese Verkleisterung, aber ich fand toll die Farben, aber auch das Schwarz-Weiß. Ich habe ja ganz lange nur schwarz-weiß fotografiert, weil für mich das das künstlerische Mittel war und ein Ausdruck für Poesie. Es hing mit Sprache zusammen, mit Filmsprache, mit Bildsprache. Und da war die Schwarz-Weiß-Möglichkeit noch mehr Bild als das farbige Bild. Also ich komme aus diesem ganz sentimentalen, kitschigen Zusammenhang und das Schlimmste war die Identifikation mit diesen Figuren in den Filmen. Und es war dermaßen sentimental, klebrig und aussichtslos. Und wie komme ich da raus mit 12, 13, 14 Jahren, also wo gerade die Identifikation ein Prozess ist, wo ich mich selbst kennenlerne. Und das ist damals genauso gewesen, wie heute es ist, dass junge Menschen sich zu finden suchen. Wir brauchen Gegenüber, um uns zu erkennen, erstmal. Damit hatte ich zu tun und mit dieser alten Norm, mit Autoritäten. Und da war gerade Faschismus zu Ende. Und das heißt ja nicht, dass der aufgehört hat. Es gibt eine Einschüchterung gegenüber Kindern oder Jugendlichen, die da sagen, was wir sagen, das ist richtig. Ihr habt das zu sagen, was wir denken. Ne? Diese spießige, wahnsinnig spießige Welt. Darum wollte ich ja auswandern, nach Amerika gehen und dann aber auch ein Mädchen zu sein auf dem Land. Und meine Mutter, der habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, weil sie hat gesagt, hast du nicht Lust, Fotografin zu werden? Das wäre doch was. Das wäre doch ein Beruf. Weil ich war ja in der Schule nicht so toll. Aber ein Handwerk kannst du doch lernen. Mein Vater hätte gesagt, sonst, wenn du nicht lernst, dann musst du aufs Land zur Magd, eine Bauernmagd werden. Das waren so ganz strenge Drohungen. Aber meine Mutter sagte, hättest du nicht Lust, Fotografin zu werden? Am nächsten Tag gingen wir in diesen Laden, wo der Fotograf war. Und ich konnte meine Lehrstelle beginnen. Und habe deshalb, weil meine Mutter die Idee hatte, diesen Beruf gelernt. Ich war ja richtig versponnen. Ich war total begeistert von Theater, weil mein Vater war auch Beleuchter in unserem Stadttheater. Also habe ich ganz viel Theater gesehen und habe das alles furchtbar bewundert und fand es großartig, auf diese Bühne zu gehen, wo das Licht hing und unten dann zu sehen, wie die Schauspieler gearbeitet haben. Also das war mein Traum. Ich hatte auch Vorbilder, also Filmschauspieler und meine Klavierlehrerin. Und die ist dann gestorben. Als ich 10 war, hatte ich diesen ersten dramatischen Verlust, dass ein Mensch, von dem ich viel lernen konnte, plötzlich nicht mehr da war. Und dann habe ich realisiert, aha, es gibt auch den Tod. Es gibt eine Situation, wo Menschen nicht mehr zurückkommen. Das war mit 10. Naja, und dann habe ich das als Thema im Grunde durch meine ganze Arbeit auch fortgesetzt. Mein Film, was sollen wir denn machen ohne den Tod, hat damit zu tun. Mein erster Film überhaupt in Super 8 war Die Maske des Roten Todes, eine Geschichte nach Edgar Allan Poe. Und dann immer wieder in diesen verschiedenen Stoffen, auch mit Werner Schröter, der ja auch diese Vorliebe hatte, den Spuren des Todes zu folgen oder des Lebens besser. Werner hat immer ganz tief gegriffen in seinen Geschichten und dafür dann die Bilder zu finden, ob das der Rosenkönig ist, aber auch Marlina, ja, das ist ja mit Ingeborg Bachmann der Stoff. Das waren ja immer ganz existenzielle Abgründe auch. Und da hast du mit Leben zu tun und mit diesem Tod. Und da stellen sich dann diese Fragen. Also die Fotografie war zuallererst für mich ein Handwerk, das es zu erlernen gab und weniger die Kunst. Erst später habe ich so ein Erkennen gehabt, worum geht es in der Fotografie oder worum geht es auch im Film. Ich habe lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, es ist der Ausschnitt. Im Film ähnlich, ja. Du suchst immer als Kamera einen Ausschnitt, den guten Ausschnitt. Das ist ein schlechter Ausschnitt. Aber was ist das? Und dann habe ich allmählich begriffen, dass das aber das Geheimnis ist, der Fotografie ist und auch des Films. Es ist ein Ausschnitt des Lebens. Und die Fotografie zeigt im Ausschnitt einen Moment aus der Vergangenheit. Immer. Und dieser Ausschnitt ist das Geheimnisvollste überhaupt. Deshalb ist die Fotografie so wesentlich. Und dass wir das so verschenken und verschleudern und im Grunde gar nicht mehr sehen, was ein Ausschnitt ist, gerade heute, wo wir alles so einfach hinhalten. Trotzdem zeigt auch ein Selfie einen Ausschnitt. Was macht das Bild mit mir? Was mache ich mit dem Bild? Das ist das Geheimnis des Ausschnittes. Ich habe eine Wahl. Und das kann ich dann natürlich auch als Metapher auf das Leben übertragen oder auf unsere berühmte Haltung, die wir einnehmen. Für welchen Ausschnitt entscheide ich mich? Fritz Mikisch, der war Fotolithograf. Und er war der Mensch, mit dem ich dann gelebt habe. Wir haben geheiratet und sind von Innsbruck, wo ich 2 Jahre gelebt habe mit ihm, nach Frankfurt und von Frankfurt nach Berlin. Und in Innsbruck, da gab es einen Heinz Gabmeier. Und der hatte konkrete Lyrik gemacht. Der ist sehr, sehr bekannt. Und da gab es natürlich dann auch Leute, die sich mit Jazz befasst haben. Oder ich habe dann angefangen, Musik von Luigi Nono zu hören oder von Varese. Und habe mit 20 dann so Dia-Shows verdont von einem Freund. Diese Fotos habe ich gar nicht selbst gemacht, sondern es war ein Freund von Fritz, der in seinem fotolithografischen Beruf auch gearbeitet hat. Und für ihn habe ich dann diese Dia-Show vertont mit Luigi Nono. Also wir gingen dann nach Deutschland, nach Frankfurt, nach Berlin. Und da waren neue Freunde, nämlich in Frankfurt Rosa von Braunheim und später der Werner Schröter und meine Freundin Anke Rixa-Vedant, mit der ich dann 7 Jahre zusammenlebte. Da hatte ich mein Coming-out und ich begann Filme zu machen und der erste Film war ein Fotofilm. Also wieder eine Dia-Show, die ich dann in der Galerie Kunze in Berlin hier machen konnte. Das war im Grunde sofort der Sprung in diese schönen Gefilde der Kunst. Der Fritz Mikisch hat ja erstmal sortiert, zusammen mit Rosa von Braunheim. Wie ist denn in Berlin? Kann man da wohnen? Gibt es da überhaupt einen Job? Oder wir sind ja ausgestiegen aus dem konventionellen Beruf. Ich kann mich erinnern an die Geschichte mit Benno Ohnesorg. Das war ja dann schon 68 oder so. Als der erschossen wurde, da waren wir schon in Berlin am Heinrichplatz. Das war meine Anlaufstelle für Berlin. In einem experimentellen 5-Personen-Verlag. Wir haben tolle Sachen machen können. Sehr experimentell. Und wir saßen da und dann kam die Nachricht über das Radio, also Benno Ohnesorg erschossen. Und wir waren ja alle sehr bewegt von diesen ganzen politischen Möglichkeiten und Infragestellungen. Und da war eine Zäsur plötzlich. Ich habe mich nie jetzt direkt in diese politische Richtung bewegt, sondern habe das eher beobachtet. Ich habe mich eher mit dieser Kunst verbündet und habe da für mich einen Weg gesucht. Das andere war mir ziemlich fremd. Dieser Einschnitt aber, also dieses Radikale plötzlich, was hereinbrach und dieser Mensch stand tot da am Kurfürsten Damm und die ganzen Folgen. Ich habe Berlin ja nur nachts kennengelernt. Nachts haben wir die Sachen in die größere Druckerei oder in die Repro-Geschichte gebracht und es war sehr, sehr abenteuerlich und ganz toll und ich habe das Handwerk erweitert, ja, mit dem Drucken, was ich bis heute liebe, also nicht jetzt mit der kleinen Offset, sondern jetzt gibt es ja diese ganzen elektronischen Maschinen, die ich sehr faszinierend und toll finde. Film war immer ein für mich schwieriges Metier. Ich habe mich lange geweigert, diese Richtung einzuschlagen, weil es hat tatsächlich unglaubliche Konsequenzen, so ein Film, in vielerlei Hinsicht. Weil es so mächtig ist. Als die elektronischen Kameras auftauchen, kam jemand zu mir und sagte, kannst du auch eine elektronische Kamera bedienen? Und dann sage ich, will ich nicht. Ja, ein Jahr später habe ich es gemacht. Ne? Und das ist auch Blödsinn, wenn ich dann so eine Schranke setze, sondern ich muss ja zumindest ausprobieren oder sehen, hat das mit meiner Arbeit was zu tun, kann ich da was erweitern oder jetzt diese ganze digitale Geschichte. Es sind ja auch so gute Möglichkeiten und ich denke, zu unterscheiden zwischen dieser einen Entscheidung und der anderen, beide haben sie Vorteile und Möglichkeiten und die möchte ich halt auch nutzen, also das habe ich ja immer gemacht. Und deshalb betrachte ich halt auch die Phänomene, soweit das möglich ist, weil ich das dann im Vergleich auch sehr interessant finde. Was machen die Bilder mit uns? Was machen wir mit den Bildern? Und die Wahrnehmung verändert sich. Wir hatten eine analoge Wahrnehmung und jetzt haben wir eine elektronische, die geht über Lichtgeschwindigkeit. Und das sind Unterschiede. Das gehört dazu. Ich habe mehrere Bilder gemacht von jungen Leuten, also so 14 Jahre. Alle schauen sie auf ihr Handy oder auch aufs iPad, je nachdem, was sie haben, aber hauptsächlich Handy. Und es ist ein beseelter Ausdruck auf diesem Gesicht. Er ist erleuchtet, sehen aus wie Altarbilder in irgendwelchen Kapellen, wo ein Kerzenschein oder Georges de la Tour, ja, mit seinem Licht, ein elektronisches Licht, diese Gesichter erhellt. Es ist halt jetzt nicht mehr analog, es ist eben keine Kerze, obwohl Licht ist Licht. Aber diese Zwischenraum, ausgefüllt mit der Technik, das ist dann digital, elektronisch. Ich denke, dass unsere Wahrnehmung wirklich sich verändert. Ein Film, da habe ich Kamera gemacht, im Film von Monika Treut, die Kriegerin des Lichts, über die Straßenkinder in Brasilien, in den Favelas. Und da hat Yvonne de Mello, also die Protagonistin, wurde gefragt von der Monika Treut, wie geht denn das überhaupt hier? Das nimmt doch kein Ende. Aussichtslos, ja. Und sie sagt, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es macht nichts, es ist ein Tropfen. Wenn wir so denken, so klein die Aktivität ist, sie ist wirksam. Man kann nicht sagen, ja, es nutzt eh nichts, es ist alles zu spät, es ist aussichtslos. Und es ist der Tropfen ganz und gar wichtig. Und darum ist Film so. Für mich auch so wichtig, erstens, weil ich da eine Arbeit machen konnte, die mir wichtig ist. Und Film auch seine Wirkung hat über die Zeit hinaus. Naja, vielleicht habe ich noch 5% oder 10%, keine Ahnung. Ich werde nie aufhören, warum denn auch, ne? Die Kamerafrau Elfi Mikesch anlässlich der Berlinale in Berlin. Eine Sendung von Anne Siegel für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Heute in einer Woche an dieser Stelle eine Frau, die bis heute vor der Kamera steht. Uschi Glas, die Filmschauspielerin aus Bayern. Zu hören nächsten Sonntag 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.